Dokumentation. Drei Kräfte, vier Wege. Mit einiger Freude kann ich sagen, dass ich für mich etwas eingerichtet habe, was einer Bedingung meines Daseins gerecht geworden ist. Dazu habe ich drei Zustandsänderungen eingeführt und diese Zustandsänderungen als Auswirkung meiner Kraft angenommen. Ein Lösen des gerade wirksamen Moments. Ein an mich ziehen des fokussierten Anteils meines Leibes. Ein Rasten in einer Ruhelage. Innehalten. Daraufhin habe ich meditiert. Ich habe mir dabei angesehen, wie sich das Spielen mit diesen Größenordnungen für mich anfühlt. Folgende Reihung habe ich für diese Übung gewählt. Ein Lösen des gerade wirksamen Moments. Ein Rasten in einer Ruhelage. Innehalten. Ein an mich ziehen des fokussierten Anteils meines Leibes. Ein Rasten in einer Ruhelage. Innehalten. Diese Abfolge kann wiederholt werden.